Menschen fragen dich nicht länger, was du gestern gemacht hast, in welcher Partei oder Organisation du gewesen bist, sondern die erwarten von dir, dass du bereit bist, dich einzubringen und einzufügen. Jeden Tag, jede Sekunde schlägt und mahnt das junge Herz. Deutschlands Henker stehen im Bohunde, Deutschland liegt in Leid und Schmerz. Vorwärts jetzt zu neuen Siegen, vorwärts unsere Stunde naht. Uns muss jeder Feind erliegen, herbei, NPD ruft zur Tat. Jeden Tag, jede Sekunde ballt sich fester unsere Faust. Niemals geht das Land zugrunde, für das unser Ruf aufbraust. Vorwärts jetzt zu neuen Siegen, vorwärts unsere Stunde naht. Uns muss jeder Feind erliegen, herbei, NPD ruft zur Tat. Jeden Tag, jede Sekunde schließt sich enger unser Band. Dass die Zeit an uns gesunde, Brüder reicht zum Kampf uns die Hand. Vorwärts jetzt zu neuen Siegen, vorwärts unsere Stunde naht. Uns muss jeder Feind erliegen, herbei, NPD ruft zur Tat. Vorwärts jetzt zu neuen Siegen, vorwärts unsere Stunde naht. Uns muss jeder Feind erliegen, herbei, NPD ruft zur Tat.